Du stehst in Resonanz mit der Welt. Man könnte genauso gut sagen, die Welt findet in dir Resonanz, denn es besteht keine Barriere zwischen dir und der Welt. Diese Resonanz ist Fühlen oder Mitfühlen oder fühlende Einsicht. Genau das ist Resonanz. Etwas fühlt mit etwas anderem. Eine Gitarre fühlt mit einer anderen, wenn sie gleichgestimmt sind und du eine der beiden anschlägst. Das ganze Abtragen des Kokons bis zur Freilegung des Fühlens ließe sich auch in einem einzigen Ausdruck zusammenfassen: Geist und Körper vereinigen. Richtiger wäre es allerdings zu sagen, erkennen, dass Körper und Geist eins sind. Unsere Kultur ist zutiefst davon überzeugt, dass Körper und Geist zweierlei sind. Unser Geist soll möglichst rational sein. Er soll denken, erkennen, verstehen können. Die Ausbildung der rationalen Seite geschieht durch Herumsitzen in stickigen Räumen, Stunde für Stunde, Jahr ein, Jahr aus. Das steht man nur durch, wenn man die Bedürfnisse des Körpers zu ignorieren lernt. Aber das weißt du selbst am besten. Unseren Körper empfinden wir als ein notwendiges, aber manchmal auch ein wenig peinliches Ding, das uns in die Nähe der Tiere rückt. Wir können tagelang derart in unseren Gedanken unsere Geschäftigkeit aufgehen, dass wir den Körper kaum noch wahrnehmen. Wir töten unsere Gefühle ab. Früher oder später wird der so ignorierte Körper aufbegehren und krank werden. Dann müssen wir uns um seine Gebrechen und Schmerzen kümmern, und dabei vernachlässigen wir wiederum den Geist. So geht es immer weiter. Selbst wenn wir uns Zeit für ausreichend Bewegung und vernünftige Ernährung nehmen, lassen wir uns doch nicht darauf ein, unseren Körper wirklich zu fühlen. Tatsächlich sind Körper und Geist schon eins. Wir müssen sie weniger vereinigen, als vielmehr die Barriere aufheben, die wir künstlich zwischen ihnen geschaffen haben. Körper und Geist sind eins. Nicht Geist und Gehirn oder Geist und Kopf. Geist ist überall im Körper, Fühlen ist überall im Körper. Vor ein paar Jahren ist man auf eine ganze Reihe kleiner Moleküle gestoßen, die sich zwischen dem Gehirn und dem übrigen Körper bewegen. Diese Moleküle wurden Neuropeptide genannt. Sie werden im Gehirn hergestellt, aber es gibt im gesamten Immunsystem Rezeptoren für sie. Am besten bekannt sind unter den Neuropeptiden die Endorphine. Dieses Wort ist eine Kurzform des Begriffs endogene Morphine und bedeutet so viel wie im Körper selbst hergestellte morphinähnliche Verbindungen. Praktisch handelt es sich also um drogenähnliche Substanzen, um natürliche Lustdrogen. Überall im Körper gibt es Stellen, die Endorphine aufnehmen können. Man findet sie nicht nur im Immunsystem, sondern in besonders hoher Konzentration auch in allen Sinnesorganen. Das veranlasste Candace Pert, einen der Entdecker, zu der Aussage, dass wir die Welt durch einen natürlichen Opiatschleier wahrnehmen. Ergebnis dieser Entdeckung ist jedenfalls, dass kein Wissenschaftler mehr behaupten kann, Geist gebe es nur im Kopf. Geist muss zumindest als Funktion des gesamten Körpers gesehen werden. So sagt Pert, die alten Schranken zwischen Gehirn und Körper fallen in sich zusammen. Gehirn und Immunsystem benutzen für ihre Kommunikation so viele Moleküle derselben Art, dass wir kaum noch sagen können, das Gehirn sei einfach da oben und durch Nerven mit dem übrigen Körper verbunden. Es hat viel mehr von einem dynamischen Prozess. Ihr Geist ist in jeder Zelle ihres Körpers. Viele Menschen, vor allem Tänzer, Musiker, Sportler und Meditierende, wussten schon immer, dass der Geist in jeder Zelle ihres Körpers ist. Die ganze heillose Verwirrung in dieser Sache ist überhaupt nur dadurch entstanden, dass Wissenschaftler seit Jahrzehnten im Brustton der Überzeugung behaupten, Geist ist nichts anderes als der Output eures computerähnlichen Gehirns. Doch jetzt, wie gesagt, hat die Wissenschaft selbst den Beweis erbracht, dass dieser Glaube überholt ist und Geist zumindest im gesamten Körper sein muss. Die Trennung von Körper und Geist ist ein Abbild unserer tiefsten Überzeugungen, unseres Weltbildes, wiederzufinden auch in der Kluft zwischen Wissenschaft und Religion, dem Materiellen und dem Spirituellen, dem Toten und dem Lebendigen. Diese Kluft hat sich in unserem Nervensystem festgesetzt, in unserem Unbewussten, in unseren sozialen Interaktionen. Von diesen Überzeugungen hängt ab, wie wir auf die Menschen in unserem Leben, auf die Bäume und Wälder, die Vögel und Frösche unserer Erde reagieren. Auch unsere Sicht der spirituellen Praxis ist von diesen Überzeugungen geprägt. Solange wir das nicht erkennen und uns eingestehen, können wir nichts dagegen tun. Und dann besteht die Gefahr, dass unsere spirituelle Praxis die Kluft nur noch tiefer macht. Unter dem prächtigen Brokat unserer spirituellen Schulung bleibt die klaffende Wunde bestehen und entzündet sich schlimmstens noch, sodass unsere spirituellen Unternehmungen eher vergiftend als heilend wirken. Aber wenn wir die Wunde, die Kluft zwischen Körper und Geist zur Kenntnis nehmen, kann die spirituelle Praxis zu ihrer Heilung beitragen. Wir müssen also zur direkten Erfahrung dieser Kluft kommen. Ein bloßes intellektuelles Wissen genügt nicht. Wir müssen die Kluft zwischen Körper und Geist fühlen. Erst dann kann sie sich schließen.